mein Streusein, mein Schätzelein. An der Handelrohre, von morgens bis abends, Tag aus, Tag ein. An der Handelrohre, und wenn die Feierabendstunde naht, ist der Soldat doch treu und bleibt so lang, denn draußen dort vor dem Tore wartet Handelrohre, denn draußen dort vor dem Tore wartet Handelrohre. Herzen werd ich bei dir.